Hallo Leute, schön euch wieder bei uns zu haben. Direkt aus dem Gipfel des Everest in Würzburg, Bayern, wird es gepodcast mit Paul Alvarez Lüblich. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Englisch und Spanisch verfügbar. Este podcast también está disponible en castellano bajo el nombre Podcasteando. This podcast is also available in English by the name Podcasteando. So, was haben wir für heute? Heute letzten Adventssonntag, glaube ich. Ja, so sieht's aus. Gut. Dann heute letzte Adventssonntag. Wir haben heute wieder kein Thema, sondern nur vier tolle Lieder aus drei verschiedenen Ländern. Tolle Musik. Er wird es genießen, ich bin ziemlich sicher. Ich wollte mich entschuldigen, da gab es letzte Woche ein Riesenproblem mit der RSS-Feed von unser Programm. Das bedeutet, viele Leute haben es nicht geschafft, es runterzuladen. Tut mir schrecklich leid. Ich hatte es rechtzeitig auf dem Server, aber irgendwie habe ich es verkackt, als ich das Protokoll geschrieben habe für die Programme, die es dann automatisch runterladen. Aber jetzt ist die wieder verfügbar und funktioniert auch im iTunes. Ihr könnt es nachholen. Es gibt vier tolle Lieder, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Wirklich, wirklich gut. Ist zu empfehlen. Natürlich, da spricht ein blöder Arsch die ganze Zeit zwischen tolle Musik. Das könnt ihr natürlich überhören und dann die Musik genießen. Mache ich auch. Und viel Spaß dabei. Ich wollte euch noch erzählen, dass jetzt wir voll viele Gruppen aus Mexiko haben und das freut mich wahnsinnig, weil sie recht gut sind. Sie haben eine tolle, unglaubliches Talent für moderne Musik und wir hatten nur eine Person aus Mexiko in unserer Liste von Musikgruppen, aber jetzt haben wir mehrere und selbstverständlich deswegen haben wir heute absolut keine mexikanische Musik. Bin ich nicht konsequent? Toll. Aber das nächste Mal, versprochen. Fangen wir an mit einer Gruppe aus Santiago de Chile. Sie sind recht geil und heißen Aeroplano, also Flugzeug. Das Lied haben sie im Oktober aufgenommen. Diese Gruppe ist ziemlich neu. Sie haben erst dieses Jahr angefangen aufzunehmen, überhaupt zu spielen. Und ich glaube, März oder so haben sie angefangen. Sie haben gar keine CD, sie haben nur dieses Lied registriert und deswegen ohne Angst mir geschickt. Das wurde in Institut AIEP in Santiago de Chile aufgenommen und masterisiert, ist das Verb auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung, von Pepe Lastarria, der auch beim neuen Album helfen soll. Das soll im März 2006 verfügbar sein. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das fertig ist. Von den Leuten von Aeroplano, Luces, Lichter. Bitte sehr. Stop. Energie. Geiles Lied. Geiles Lied. Ich mag's. Oh ja. Oh ja. Toller Weg. Tolles Lied, um das Programm anzufangen. Boah. Das ist ein Lied, wobei man auf keinen Fall irgendwie stehen bleiben kann. Wenn du gegen die Wand bist, dann musst du dich bewegen. Auf jeden Fall geil. Lucid von Aeroplano. Diese Leute haben nicht mal gespielt. In Konzert, also ich glaube jetzt erst zum ersten Mal in Dezember, irgendwann am 3. Dezember, ich kann es aber leider nicht bestätigen, weil die Information ein bisschen alt ist. Und die Leute von Aeroplano sind Juan Pablo Palacios, Stimme, Jorge Ramírez, Gitarre und Chor, Cristóbal Salom, Gitarre, Pablo Silva, Bassgitarre, und Fito Toledo, Schlagzeug. Jawohl. Die nächste Gruppe ist unsere erste Gruppe aus Nicaragua. Sie heißen Ciclo de Luna, Mondzyklus. Kreis? Keine Ahnung. Mondphase, genau, Mondphase. Entschuldigung. Die Geschichte dieser Gruppe ist ziemlich lang. Das klingt wie eine dieser mexikanischen Seifenoper. Novella oder wie das auf Neudeutsch heißt, keine Ahnung. Sie haben wie 100 Integranten mal gehabt, aber jetzt sind die vier. Die sind Juan Carlos Ortega, Mario Bernheim, ja, das ist ein deutscher Name, Juan Montenegro und Noel Pocaterro. Die spielen jetzt überall ein bisschen und sogar im Radio, da in Nicaragua, und ich glaube sogar mal in Honduras, also gar nicht so schlecht. Und ich glaube, ihr werdet merken, wieso. Sie haben eine tolle Mischung von verschiedenen Musikgruppen. Nach dem Lied, wir diskutieren das ein bisschen, weil es nicht so einfach ist, zu entscheiden, was für Gruppen die sind. Die haben zuerst Heavy Rock gespielt, eventuell Alternativ Rock. Und jetzt haben sie eine ziemlich originale... wie sagt man? Ich weiß nicht. Sie klingen eigentlich sehr original. Das ist aber natürlich eure Entscheidung. Sagt mir, was ihr denkt von dieser Gruppe. Das Lied heißt Celeste. podcastiando@gmail.com. Thank you. Ich liebe diese Musik, die so irgendwie energiebeladen ist und trotzdem rennt nicht. Es ist schön langsam, aber mächtig. Es ist so starke Sache. Es ist, wenn ich es vergleichen müsste, ich würde eher Incubus sagen, aber es fällt mir schwer. Also es ist nicht genau das. Es hat eigentlich viel von lateinamerikanischem Rock, also was wir Rock en Español nennen. Ein bisschen Cerati gibt's drin, eigentlich nicht so viel, aber schon ein bisschen. Und die Gitarre könnte in manchen Stellen ruhig Metallica sein, ohne die Estrident vom Hintergrund. Aber geil, oder? Celeste. Celeste ist dieser hellblau, himmelblau. Das Lied kommt aus dem ersten CD, das sie jetzt aufnehmen, heißt Contra el Tiempo, gegen die Zeit, die zwischen Januar und August 2005 aufgenommen wird, aber wurde, aber nicht zu kaufen ist noch, glaube ich. Das wurde in Managua, Nicaragua, aufgenommen. Die nächste Gruppe kommt aus Guatemala, einem Land, die extrem produktiv ist. Wir haben so viele tolle Bands aus Guatemala. Diese spielen schon seit 2 Jahren und sind schon relativ bekannt im Land. Sie haben aber nur 3 Lieder, die in Studien aufgenommen wurden, und die sind alle geil. Ich konnte mich kaum entscheiden, was für eine ich heute für euch spielen soll. Auf diesen wahrscheinlich unserer letzten Show vor Weihnachten, also vor sogar Silvester. Und dann habe ich einen einfach zufällig aufgenommen. Aufgenommen nicht, ausgewählt. Die heißt Enterita, das heißt voll ganz ungefähr. Und die Gruppe ist Iguana Manga. Das nicht zu übersetzen, soll man nicht mal versuchen. Die sind eine absolut geniale Mischung zwischen Latin Rock und Reggae. Ich bin sicher, oh ja. Ihr werdet es genießen. Bitte sehr. Pensamientos que a veces pueden ser tan sordos y yo escupe lo que piensas, solo suéltalo, no importa lo que sea, todo vale hoy. El respeto es lo que nos va a dar un poco de fuerza. Lo que sé, no puedo dejar de tocar. no hay nada que buscar. Solo se nutre de lo poco de lo que puede aprender en la calle. Vuela muy alto, se esconde cerca, oh, ¿a dónde va? Solo tus manos saben, no con el calor apretando tu piel, sabe dónde quisiera tenerte. Enterita von Iguana Manga. War das nicht geil? Ah, sie haben mir schon vor langer Zeit dieses Lied geschickt und noch ein paar andere. Und ich wollte es immer spielen. Irgendwie ich bin nie dazu gekommen. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Aber jetzt habt ihr es gehört. Super Gruppe Iguana Manga Enterita. Iguana Manga sind Franz Schwarz, Bassgitarre, Hugo Ortiz, Schlagzeug, Axel Zapata, Bassgitarre, nochmal Bassgitarre, das kann nicht stimmen. Entschuldigung, etwas spinnt hier, wahrscheinlich ist Gitarre. Und Estuardo Alvarado, Stimme und Gitarre. Ah, bevor wir weitermachen, wollte ich eine ganz besondere Freundin von mir, die Miriam Nürnberger aus München, ganz für Weihnachten wünschen. Que la pases muy lindo en Navidades, Miriam. Und jetzt können wir weitermachen. Aus Argentinien habe ich gute Nachrichten. Wenn ihr die letzte Sendung hört, da gibt es ein Lied von einer tollen Gruppe, die heißen Limonada und kommen aus Argentinien, ja, aus Buenos Aires. Und ich habe auch gesagt das letzte Mal, dass sie eine neue CD aufnehmen und mit ganz merkwürdigen Instrumenten, ja. Also, die CD ist fertig, jawohl. Und sie haben mir die ganze Lieder geschickt und ich muss euch sagen, zauberhaft. Tolle, tolle, tolle Lieder, inklusive ein Cover von einem Lied von denen, also es ist kein Cover, es ist nur eine neue Version von einem Lied von denen. Und weil ich so konsequent bin, werde ich auch von denen heute gar nicht spielen. Warum? Ich hatte schon meine Sendung programmiert. Aber das nächste Mal auf jeden Fall hören wir was Neues von Limonada. Aber doch aus Argentinien kommt unser nächster. Sie ist nicht eine Sängerin, sie ist eine Künstlerin. Was sie hier singt, ist absolut genial. Es handelt sich um Carolina Pacheco. Künstlerischer Name ist Señorita Carolina, also Fräulein Carolina. Und sie ist eine Argentinierin, 25 Jahre alt, singt allein, eine Mischung von akustischen Pop mit Rock-Influencen ist eigentlich ganz gut. Sie beschwert sich, dass das jetzt Akustik-Indie genannt wird. Also mir ist egal, weil es sowieso unglaublich klingt. Sie hat nur ein Lied aufgenommen und sie hat uns das Lied geschickt und ist wahnsinnig genial. Sie Ah, ich weiß, ihr werdet es genießen. Also hören wir es zuerst und dann quatschen wir ein bisschen darüber, ja? Das ist von unserer tolle Freundin Señorita Carolina. Das Lied heißt Florecido. Señorita Carolina, florecida. Genial, ¿oda? Wahnsinn. Das, Leute, ist Talent. Dieses Talent ist aber auch kein Zufall. Carolina spielt Gitarre und Bassgitarre seit langem schon. Eigentlich bis jetzt hat sie immer im Chor gesungen oder Bassgitarre für andere Musikgruppen oder Solisten gespielt. Und jetzt hat sie entschieden, endlich, muss ich sagen, ihr eigene Lieder zu singen. Und das ist es, ihr erstes Demo, das sie für Labels aufgenommen hat, sodass sie eventuell mit einem CD rauskommt. Und ich warte darauf. Und ich werde mich so gern, ich werde es so gern hören. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Das war Señorita Carolina. Auch ein tolles Thema, um unsere Show zum Ende zu bringen heute. Das ist wahrscheinlich auch unser letztes Show bis Mitte Januar. Wieso? Weil ich nach Berlin gehe. Jawohl, ich habe in Berlin 2 Jahre gewohnt. Bevor ich nach Würzburg gekommen bin. Dort habe ich voll viele Freunde. Leider ist meine ganze Familie in Venezuela und ich schaffe es nicht mehr, für die Ferien nach Venezuela zu fliegen, weil es nur für 1 Woche oder so wäre und das lohnt sich nicht. Aber in Berlin werde ich dann meine Ferien verbringen und leider kann ich nicht meinen riesen Power Macintosh G4 mitbringen, weil sonst würde ich dort aufnehmen. Es ist aber trotzdem, muss ich sagen, sehr gern für mich. Also ich habe sehr, sehr genossen bis jetzt, diese Show zu machen und ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr auch dabei bei uns. Okay, Leute, das war unsere Show für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt so sehr genossen wie ich. Fragen oder Kommentare könnt ihr mir gerne zu podcasteando@gmail.com senden. E-Mails von Produzenten und Labels sind auch willkommen. Mehr Info findet ihr im Blog vom Show, gepodcast.tk, unsere neue Adresse. Ich wünsche euch alle wunderschöne Feste und ein wahnsinnig geniales 2006. Aus dem St. Nikolaus-Gefängnis im Nordpolen Das heutige Podcast mit Paul Álvarez Lüblich. Y ya saben, pórtense mal, pásenla bien. ¡Chao!